Folge 58. Deutscher Igelsex. Das Vorwort. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, einer neuen Ausgabe des Langeweile-Podcasts, Folge 58 mit mir, Jona und Thorsten. Hi Thorsten, was geht? Alles klar? Hallo, es ist 9.38 Uhr. Ich habe ja gerade von einem Radioprofi gehört, dass man immer die Uhrzeit nennen sollte. Immer die Uhrzeit sagen, bevor man irgendwas sagt. Immer die Uhrzeit. Immer die Uhrzeit. Überhaupt kein Problem. 9.38 Uhr? Warum sind wir denn... Ja, aber warum sind wir denn so spät hier unterwegs? Ja, deswegen geht das mal erklären? Also der Podcast heute auch nur 20 Minuten, weil ich muss noch ins Bett. Um 22 Uhr. Tatsächlich. Wann bist du aufgestanden? Alter, das sind auch richtig gemeine Fragen, weil, also um 12 oder sowas. Also viel zu spät. Ja, ich weiß, tut mir leid. Ist ja kein Problem, ich kenn's ja von mir selber. Man geht da so schnell, kommt man in die Schiene wieder rein, dass man so ein leichter Hartz-IV-Empfänger, Direkt darüber reden oder was? Okay. Ja, es ist so, ich schreibe gerade eine Bachelorarbeit. Ich schreibe gerade Bachelor. Wow, Alter. Bachelor. Ich schreibe gerade eine Bachelorarbeit und deswegen ist es einfach wirklich. Ich habe auch eine ganz komische, auch beim Lernen schon immer, eine ganz komische Art und Weise zu lernen, nämlich, oder dann halt eine Hausarbeit zu schreiben oder jetzt eine Bachelorarbeit, indem ich einfach mich full committe, den ganzen Tag über, aber halt immer nur so halbherzig irgendwie arbeite, weißt du, so immer so 20 Minuten arbeiten, dann 2 Stunden. Full committe. Ja, also es ist, der Tag ist ein Arbeitstag mit sehr vielen Pausen, so. Also, aber in den Pausen mache ich auch nichts Produktives oder irgendwas Tolles, was mir Spaß macht, so. Es ist einfach nur zum Ausruhen und irgendwie, dass das Gehirn einfach schwabbelig bleibt. Und dann irgendwie immer wieder 20 Minuten ein bisschen was schreiben so und dann wieder eine Stunde Pause und so, läuft das halt den ganzen Tag ab und dann zieht sich das halt ultra lange, den ganzen Tag über. Und am Ende hätte man eigentlich viel, viel mehr schaffen können. Aber dafür ist man halt nicht so, weiß nicht, dafür hat es sich nicht so angefühlt, als hätte man die ganze Zeit gearbeitet, weißt du? Hey, ohne Witz, du bist ja dann eigentlich voll der Sportler, weil wenn du ins Fitnessstudio gehst, dann machst du quasi auch immer Sätze. Du belastest deine Muskeln, ja, sag ich mal, mit 12 Wiederholungen und dann erstmal eine Minute Pause vor dem nächsten Satz. Und dann wieder 12 Wiederholungen, genau, eine Minute Pause. Genau, dass ich halt 12 Mal Pause mache und dann einen Satz, tatsächlich einen Satz schreibe. Das ist tatsächlich alles. Ey, weißt du, was ich... Ja, was? Das ist dann aber auch der Bringersatz. Das ist ein richtig geiler Satz, ja, so ein Zitat am besten. Weißt du, was ich mir gerade gekauft habe? Fucking Holy shit, warte mal. Ich merke gerade, ich esse die ganze Zeit. Ich denke die ganze Zeit, ich esse was ganz anderes, als ich hier tatsächlich esse. Ich habe mir gebrannte Erdnüsse gekauft. Fuck, ich dachte, das wären gebrannte Mandeln. Und ich habe es nicht mal gemerkt. Holy shit. Naja, auf jeden Fall wollte ich eigentlich gerade ein richtig geiles Loblied darauf singen, dass man einfach gebrannte Mandeln oder halt Erdnüsse kaufen kann im Supermarkt. Einfach so. Bei Lidl habe ich das gekauft. Weißt du, das ist, auch wenn mal gerade kein Freimarkt ist oder kein, wie nennt man das bei euch hier in Bremen? Weihnachtsmarkt. Mal, Weihnachtsmarkt. Nee, ich meine jetzt hier Kirmes oder sowas. Kirmes, ja genau. In Bremen Kirmes. Sagt man Freimarkt dazu. Da kannst du halt auch einfach jetzt mal gebrannte Mandeln nicht kaufen, was super geil ist. Finde ich richtig geil. Weißt du, wie peinlich das ist? Ich hatte eine Zeit lang habe ich ja auch als freier Mitarbeiter gearbeitet fürs Radio und dann habe ich immer so Wochenendtipps-Podcast aufgenommen. Ah ja, ich erinnere mich. Und dann ist mir ein Fauxpas unterlaufen. Da habe ich nicht gebrannte Mandeln gesagt, sondern gebratene Mandeln. Und da zieht mich meine Freundin bis heute noch mit auf. Jedes Mal, wenn wir irgendwo auf dem Weihnachtsmarkt oder auf dem Kirmes oder sonst wo rumlaufen, willst du nicht noch mal ein bisschen gebratene Mandeln essen? Ah! Macht deine Freundin Stand-up und so? Und die ist nicht so erfolgreich. Ja, ich glaube. Weißt du, was mir aufgefallen ist heute, was mich richtig aufregt? Also nicht ganz generell, aber in bestimmten Situationen, wenn Leute sagen, alles gut. Weißt du? Das ist so ein Satz, der ist irgendwie, ich weiß nicht, ob der bei dir auch so verbreitet ist, aber bei mir richtig oft, wenn du sagst irgendwas so, ey, sorry, ich hab da was angebrannt oder so, und dann sagen die, ja, alles gut. So, ne? Erstmal, ist ein cooler Satz, okay. Der ersteckt die Linien klar ab, man weiß, okay, ich bin cool, du bist cool, wir sind miteinander cool, alles gut, so, ne? Aber wenn du dann sowas sagst wie, hey, ich bin dann in 30 Minuten da, und die Antwort ist, alles gut, Dann denke ich mir so, fuck, ich weiß das alles gut. Es halt deine scheiß Schnauze, du dummes Arschloch. Weil das impliziert ja, als hätte ich was falsch gemacht. Dabei habe ich gar nichts falsch gemacht. Ich habe einfach nur, es war nur eine ganz klare, stringente Aussage eines Faktes, der mir nicht leid tut. Weil es ist nicht schlimm, dass ich in 30 Minuten da bin. Das ist einfach nur, das ist nur ein Fakt. Und wenn er dann schreibt, oder sie, oder es, alles gut, bin ich jetzt hier das Arschloch oder was? Nein. Du bist das Äquivalent. Das Äquivalent zu alles gut, das kenne ich aus dem Fußball, wenn man sagt, so, kommt schon oder weiter. Ja, Kopf hoch. Alter, das ist ungefähr das Gleiche. Ja, genau. Ja, kann ich mich voll hineinversetzen in so Fußballmetaphoriken, aber das stimmt wahrscheinlich, ja. Kommt aber doch so ein bisschen rüber, so die Message. Hey, ich bin 30 Minuten zu spät. Alles gut, mach weiter. Alles gut, weiter. Das wird komm, schon. Pass mal, pass. Komm, Kopf hier, hoch. Rüber. Donner das Ding ins Leder. Nee. Oh Gott. Stop. Was? Ich kann es nicht mal faken, ey. Ohne Scheiß. Ja, das Runde muss ins Eckige. Aber was machst du denn dann so als deutscher Fast-Journalist, wenn du nichts mit Sport machen kannst, nichts mit Fußball? Naja, das tatsächlich. So auch so unter Kollegen. Ja. Also beim Bewerbungsgespräch hatten mich mal Leute gefragt, was denn meine Expertise ist. Tatsächlich, wo ich null drauf vorbereitet war. Auf diese Frage. Und da habe ich halt gesagt, irgendwie so Popkultur und Politik. PP. Alles klar, abgelehnt. Bumm. Ich habe halt keinen Job. Popkultur und Politik. Die zwei Ps. Ich habe keine Ahnung. Pipi? Pipi, ja. Ey, wollen wir mal loslegen mit dem Podcast, oder? Ich glaube auch. Ich weiß auch gar nicht, du bist jetzt vielleicht ja eine Nachteule, aber ich muss morgen wieder um 5.30 Uhr aufstehen. Und, naja, das Ding ist, ich muss ja auch früh aufstehen morgen, aber ich mach's nicht. Weißt du, oder ich nehme es mir auch vor, früh aufzustehen, aber ich mach's trotzdem nicht. Vermutlich. Mal gucken. Ja, dann würde ich sagen, auf geht's, anschnallen. Es ist 9.44 Uhr. Oh ja, stimmt, ja. Und das ist der Langeweile-Podcast. Folge 58. Viel Spaß. Yes, yes. Kapitel 1. Der Wind des Todes. Jonah, weißt du, was jetzt los ist? Es ist wieder Zeit für eine Rubrik namens Wir haben uns umgeguckt, was in der letzten Woche so passiert ist. Nachrichten, die lustig sind, in der Regel manchmal hoffentlich Rubrik. Ja, ich glaube, wenn du das jetzt wirklich jedes Mal genauso in dem gleichen Wortlaut sagen könntest, dann wäre es lustig. Dann wäre es schon echt wirklich, das wäre cool. Das, ja, ja, also dann wäre es auch erst lustig. Also, ja? Jona und ich, wir haben uns beide so ein bisschen umgeschaut im Internet für euch, uns durchgewühlt durch kuriose, lustige oder krasse Stories, wie die jungen Leute immer sagen. Und da fange ich heute mal an, und zwar nehme ich euch alle mit nach Südkorea. Ist das nicht schön? Warst du schon mal in Südkorea? Nein, du bist ja hier flugangstmäßig unterwegs. Ich bin nur, ey, was? Warum bin ich denn flugangstmäßig unterwegs? Ich habe riesen habe ich tatsächlich nicht. Ich habe riesen Flugprobleme, weil ich bin einmal geflogen, zweimal hin und zurück. Und Flugangst hatte ich tatsächlich gar nicht. Das war eigentlich ziemlich cool. Das Problem war nur, ich bin auf der beim Rückflug so halb eingedöst. Und dann haben halt die Ohren so krass wehgetan. Also so extrem krass. Also halt so richtig krasser Druck auf den Ohren, das wirklich geschmerzt hat. Und ich wirklich dachte, okay, irgendwas platzt gleich an meinem Kopf. Und die Freundin, eine Freundin von mir, die neben mir saß, die halt schon öfters geflogen ist, hat mir die ganze Zeit so Tipps gegeben, dass ich die ganze Zeit an meinem Ohr so irgendwie drücken muss oder sowas. Was halt kompletter Quatsch einfach war. Ne, was du machen musst, ist halt schlucken. Gähnen und du kannst auch die Nase zuhalten und dann so pusten, weißt du, dass deine Ohren so aufgehen, weißt du? Mhm. Weißt du, was ich meine? So. Diese Sachen hat sie mir halt nicht empfohlen. Sie hat mir einfach nur empfohlen, auf dem Ohr rumzudrücken, was halt den Druck noch erhöht. Also, ja. Vielleicht, das war nicht so ein schönes Erlebnis. Vielleicht hat sie so viel Erfahrung gesammelt, dass sie genau weiß, was falsch ist, und dann wollte sie dich einfach nur ärgern. Es war ein riesen Arschloch-Prank, ja. Das kann natürlich auch sein. Naja, wir sind auf jeden Fall in Südkorea, und ich bin auf die Story gestoßen in der Schweiz, also in der schweizerischen Zeitung 20minuten.ch. Ich weiß nicht ganz genau. Jeder kennt die. Jeder kennt die, aber keiner traut sich zu sagen, dass er sie liest. Auf der Seite ist auch so viel Werbung reingepackt, dass ich nicht glaube, dass es so ganz seriös ist. Aber naja, egal. Ja. Auf jeden Fall hat dort der Reporter oder Redakteur herausgefunden, dass es in Südkorea einen Mythos gibt. Und zwar, Sagt ja, man so. Man munkelt, so. Es gäbe einen Mythos in Südkorea. Oh, halt die Schnauze. Auf jeden Fall haben da viele Leute Angst vor Ventilatoren. Ja. Hört sich nämlich so an. Also einige haben ja, keine Ahnung, Spinnenphobie, andere vor Schlangen oder, keine Ahnung, irgendwie Platzangst, sowas in der Richtung. Aber da haben Leute wirklich Angst davor, vor Ventilatoren. Und vor allem. Was für also diese an der Decke, so Raumventilatoren, weißt du? Diese Raumventilatoren oder auch so Sachen, die dann quasi einfach so auf dem auf dem Zimmertisch stehen. Aber vor allem ist das Wichtige, die haben nicht generell Angst vor denen, sondern nur, wenn es Nacht ist. Und zwar sagt nämlich der Mythos, dass man nie, aber wirklich unter keinen Umständen nachts beim Schlafen den Ventilator laufen lassen sollte. Warum, fragt man sich jetzt natürlich. Naja, weil es halt laut ist und man nicht gut schlafen kann. Also das ist jetzt kein großer Mythos, das ist einfach ein Fakt. Ich mache auch immer den Ventilator aus, bevor ich schlafen gehe. Das ist so geil. Ich lese es mal jetzt quasi im Text vor. Okay. Wieso die Warnungen? Die Geräte, die durch Rotation für Wind sorgen, sollen gleich in mehrfacher Hinsicht gefährlich sein. So sollen sie krank machen und im schlimmsten Fall sogar zum Tod sich im Raum befindlicher Personen führen. Wenn man sie denn nachts und bei geschlossenem Fenster laufen lässt. Konkret befürchten die Koreaner, die an den Mythos glauben, dass der Wind, der aus der Steckdose ihnen die Luft zum Atmen nimmt, wahlweise, wenn Ventilatoren ein Vakuum erzeugen oder weil sie den Sauerstoff in der Luft verbrauchen, während dieser gleichzeitiges giftiges Kohlendioxid erzeugt, also CO2. Die glauben, die Ventilatoren, die erzeugen ein Vakuum, die saugen so die Luft raus und zusätzlich, dass sie CO2 produzieren, dass du dann quasi erstickst. Aber sind die komplett, also warum dann nur nachts ausschalten? Also Leute, ganz ehrlich, wenn das so ist, dann raus mit den Dingern aus euren Wohnungen. Also dann kannst du es nicht verantworten, die irgendwie irgendwo stehen zu haben. Egal ob nachts oder tagsüber oder wann auch immer. Das ist ja schrecklich. Ja, fragt man sich natürlich, ne, also Spoiler Alert, natürlich töten die Ventilatoren bei Nacht, wenn ihr die anhabt, ne, also das ist auf jeden Fall wahr. Woher stammt der Irrglaube? Der Mythos, der hat seinen, also das weiß man nicht so richtig, wo der seinen Ursprung hat, aber fest steht auf jeden Fall, dass, weil das immer wieder in den Medien, aber auch von Behörden und von den Menschen quasi kommt, dass es dann immer wieder aufgewühlt wird und immer dann quasi noch sich dann verfestigt. So ein bisschen self-fulfilling prophecy. Man redet darüber, dann redet man noch mehr darüber, man redet immer noch mehr darüber und dann passiert es in Anführungsstrichen. Was ist mit Windkraftanlagen? Sind ja im Prinzip riesige Ventilatoren. Ja, aber die sind ja draußen, die sind ja nicht in einem geschlossenen Raum. Warte mal, vor allem, ja, aber die sind ja auch riesig, ne? Aber eine Windkraftanlage ist ja auch eigentlich das Gegenteil von Ventilator, weil, also eine Windkraftanlage nimmt ja die Energie des Windes und sie gibt ja keine Energie raus und pustet Wind irgendwo hin, was viel, viel cooler wäre tatsächlich. Ja, das stimmt eigentlich schon. Auf jeden Fall gab es dann natürlich ganz, ganz viele Studien dazu, gerade in Südkorea, die dann quasi untersucht haben, was denn wohl Ventilatoren, wenn sie bei Nacht an sind, für eine Auswirkung auf den menschlichen Körper haben. Und da haben die Forscher in mehreren Studien definitiv beweisen können, dass sich eigentlich nichts bis extrem wenig ändert. Das ist aber vielleicht warum auch? Also ja, warum sollte denn. Also das Strom, was ist denn deren, haben die tatsächlich eine, gibt es da irgendeine logische Sequenz an Abfolgen, was sie denken, was passieren könnte und warum? Oder ist es einfach nur irgendein Stadtgespräch, was sich da irgendwie. Ja, also was dazu auch so geführt hatte, in den 70er Jahren, da hat dann quasi die Regierung selbst seinen Teil dazu beigetragen, weil sie nämlich während der Energiekrise die Nutzung und den Kauf von den Ventilatoren quasi, ja, so gesagt hatte, das ist nicht gut für euch. Und dann haben sich viele Leute so ihren eigenen Teil dazu gedacht, so Conspiracy Theory mäßig, so, ja, die wollen uns mal giften und die wollen uns irgendwie, hast du nicht gesehen, was man dann so. Und Südkorea ist tatsächlich der bessere Teil von Korea? Das was ist denn halt, in Nordkorea erst los? Das ist halt eine Frage, die ich letztlich einfach mal so, Entschuldigung, mein Mikrofon war fast umgefallen. Das ist eine Frage, die ich jetzt einfach mal so offen lasse für jeden. Aber ja. Ist Fakt, glaube ich. Aber okay. Und vor allem, dann gibt es natürlich dann auch so ein bisschen Zusammenhang, in Anführungsstrichen Zusammenhang, wo dann viele Leute dann meinen, ja, oh, die ist ja letzte Nacht gestorben, die hatte den Ventilator an. Und mehrere Geschichten gab es dann so in diesem Sinne. Aber die Leute, die waren meistens alle einfach alt und sind an Altersschwäche gestorben oder es war halt einfach mega heiß und es gab mega viel Hitze und dass sie dann quasi, weil die so alt waren, mit der Hitze nicht klargekommen sind und dann daran gestorben sind. Aber es gibt keinen einzigen Todesfall, wo wirklich ein Ventilator schuld daran wäre. Überraschung, dass Also man macht so Jackass-Style Kopf in den Ventilator halten oder sowas, ne? Ja, oder einfach oder so ganz cool robotermäßig dann so in den, wenn du in den Ventilator reinsprichst, dass du dann so eine Roboterstimme hast. Geht das tatsächlich? Also, probier's aus. Hast du es mal ausprobiert? Echt? Hey, das funktioniert? Das können wir, glaube ich, alle mal. Das funktioniert auf jeden Fall. Natürlich funktioniert das. Hast du noch nie gemacht? Nicht. Nee, ich habe immer versucht, tatsächlich meinen kleinen Finger durch das Gitter zu stecken. Ja, das ist natürlich schlau. Ist auch nicht so schlau, ne? Aber, also, das hat nicht geklappt. Zum Glück. Hm, ja, gut. Naja, das ist auf jeden Fall meine kleine Story-Anekdote. Ich weiß nicht ganz wie viel Wahrheitsgehalt hier in dem ganzen Quatsch drin ist, aber. Naja, was heißt hier die Südkoreaner? Es waren wahrscheinlich 5. Aber es ist immer noch plural. 5 Südkoreaner, die denken, dass ich habe schon wieder vergessen, worum wir geredet haben. Wie hießen die Dinger? Staubsauger? Nee. Ventilatoren, danke. Elektronische Geräte, der das 5 Koreaner, die denken, dass Ventilatoren irgendwie Satan beschwören oder so, keine Ahnung, aber es ist vermutlich sind es nicht alle Südkoreaner. Nee. So, was wäre dein Beitrag zur Diskussion? Zur Diskussion, du meinst, was in der letzten Woche so passiert ist, noch an anderen verrückten Dingen außerhalb von Südkorea. Hast du denn was? Ich hab was, ja. Okay. Also, es sind zwei kurze Bits, sag ich mal, ne? Also. Okay. Es sind zwei Knaller. Pass auf. Oh Gott, Comedy. Also, wir befinden uns in Amerika. Ich lese einfach nur ich habe nur den Titel. Das alles, aber ey, sei gespannt. Frau aus Louisiana bestreitet den Besitz von Methamphetamin, das in einer Plastiktüte in ihrer Vagina gefunden wurde. Er ist nicht meins. Sorry, ich weiß. Hä? Wow. Sorry. Oh, ich weiß nicht, wie das jetzt dahin kommt. Also. Puh. Hat die dann so einen Plastikbeutel mit den Methamphetaminen in die Mumu rein? Oder? Ja, ich würde sagen, Classic Crackhead wahrscheinlich. Weiß nicht, vermutlich eine ganz normale Standardprozedur-Taktik, um da irgendwie das Methamphetamin, das Meth, irgendwo durchzuschmuggeln oder sowas. Keine Ahnung, wenn ich eine Vagina hätte, würde ich da auch meine Sachen drin schmuggeln. Also so ganz generell. Also auch andere Sachen. Auch ja, aber vor allem, wenn man, ist auch mega viel Platz drin. Wenn man was klaufen möchte, klauen und kaufen, dann kannst du da auch einfach Sachen in deine Vagina. Also ganz ehrlich, ohne Scheiß, warum machen das Frauen so selten? Das beziehungsweise machen sie es selten oder machen sie es vielleicht tatsächlich jeden Tag? Ist eigentlich wie so ein Känguru, oder? Es ist wie so ein Känguru-Beutel, aber nach innen gekehrt. Genau. Aber du kannst ja schon Sachen, also tatsächlich, was man nicht reinstecken sollte, was komplett Kängurubeuteln gegenübersteht, sind kleine Kängurus. Nicht in die Vagina damit. Leute, passt auf, das ist Infektionsgefahr. Aber sonst kannst du da eigentlich doch tatsächlich viele Sachen reinschieben und dann einfach mitnehmen, also als so kleine Tasche oder nicht. Es kann ja auch nicht, es kann doch auch nicht rausfallen, oder? Also ich bin jetzt auch kein Vagina-Experte, sorry Leute, aber das, also... Wie soll, guck mal, du hast ja auch einen Schlüpper an. Ja. Das heißt, also, ne, das hält ja dann auch. Und dann kannst du da eigentlich kann man doch dann stapeln. So, dann möchte ich jetzt nicht deine ganze Theorie mit einer Frage zerstören, aber wie haben die Polizisten denn dann wohl entdeckt, dass da Meta in der Polizeikontrolle. Naja, gut, aber wenn es eine Polizistenfrau ist, die darf doch dann auch alles durchsuchen, oder nicht? Ja, vor allem weiß sie auch, wo man gucken kann, weil die versteckt ja selber ihre ganzen Sachen da drin. Die versteckt auch selber, holt ihr erstmal ihre Taschenlampe aus ihrer Vagina und guckt dann, was da bei der Frau in Louisiana so los ist und wo sie ihr Methamphetamin versteckt hat. Oh Gott, ey. So ein bisschen, kennst du hier die 4 Pinguine von Madagaskar? Ja, klar. Da ist doch einer dabei, der spricht eigentlich nie, aber der holt immer alles aus seinem Rachen raus. So eine Kettensäge einfach oder Dynamit oder sonst irgendwie was. Frauen. Frauen. Wer versteht dich schon? Meine Güte. Ja, finde ich eine gute Idee eigentlich tatsächlich. Also. Also sagen wir so, praktisch auf jeden Fall. Ist auch, kann man auch mit Sicherheit modisch richtig gut so in Szene setzen, oder? Einfach den Reißverschluss ein bisschen länger machen. Den Reißverschluss? Ja, wenn du so eine Hose hast? Generell, wenn Reißverschluss einfach. so ein Reißverschluss am Körper an verschiedenen Stellen war auch echt praktisch. Naja, ich will gar nicht abschweifen gerade. Ich hätte noch eine News. Dann machen wir eine kleine Quickie-Runde, dann ist ganz gut. Dann würde ich sagen, ist das denn quasi die letzte Story von heute. Alright. Also, hängt so ein bisschen mit dem Titel dieser Sendung zusammen. Und zwar gab es anscheinend in Augsburg den Fall, dass Leute in der Nachbarschaft die Polizei gerufen haben. Ah, ja. Und weil sie dachten, ey, da habt irgendwie hier Nachbarn haben ziemlich laut Sex und wollen wir mal aufmischen. Ordentlich irgendwie, rufen wir jetzt mal die Polizei und sagen mal, dass sie ein bisschen leiser sein soll. Stellt sich heraus, das war ein fucking Igel. Das waren einfach zwei kleine Igelchen, die miteinander geschlafen haben und Babys produziert haben und dabei wohl sehr, sehr laut waren. Und anscheinend auch irgendwie immer so? Und ich weiß es nicht. Tatsächlich, warte mal, ich habe mir hier die Nachricht ist tatsächlich auf theguardian.com, also ey, verifizierte Quelle. Und hier wird auch von noch einem Fall gesprochen. Keine Ahnung, ich habe mir jetzt nicht komplett durchgelesen, aber es ist anscheinend schon öfters vorgekommen. Aber dass die, also klingen die dann auch wie Menschen, habe ich mich halt gefragt, ne? Also klar, okay, laut sein ist ja die eine Sache, das traue ich dem Tierchen schon zu. Aber die müssen ja auch tatsächlich irgendwie ein bisschen wie Menschen klingen, sonst würden ja nicht die Leute das annehmen. Also wie machen die das denn? Ist das dann quasi, es muss ja eigentlich doch schon eine Missionarsstellung sein, weil, also, wenn die Doggy-Style machen. Achso, du meinst, wie der Sex funktioniert bei Igeln, das kann ich dir sagen. Es ist erstmal, also es ist was sehr Zärtliches. Igel sind sehr zärtlich tatsächlich und sehr romantisch auch, ne? Also richtige da ist es erstmal ein schönes Plätzchen im Gras, am besten unter irgendeinem Busch, wo du dann auch nicht plötzlich, weil, ey, stell dir vor, du hast irgendwie, ey, machst gerade Igel-Style mit deinem Weibchen und dann plötzlich kommt ein Adler und schnappt dir einfach die Frau weg. So, ist scheiße, ne? Ja. Ist uns allen schon mal vorgekommen. Deswegen lieber im Busch, lieber sicher, sicher sein beim Sex, ne? Immer safer Sex ist wichtig. Und dann ganz romantisch küssen, Schnauze an Schnauze und dann das Weibchen stacheln. Mit dem Igelpenis aber. Ja, aber ich denke mir halt so, wenn die halt Doggy-Style machen, dann muss ja das Männchen irgendwie auf den Stachel, wenn die Igel-Style machen, das ist ja also eine sehr, Soll ich das mal googeln? Soll ich mal, bekannte ich Situation. Ich habe gerade auch keine Ahnung, weil die müssen doch tatsächlich, warte mal, ich google mal Igel-Sex. Ja, ich bin schon dabei, ich habe auch schon auf YouTube, weil ich einfach neugierig war auf die Sounds von denen, die machen. Okay, ich gehe auf Google Bilder. Die haben doch, okay, sie machen es Doggy, ja. Oh, der Arme, da muss der Mann ja richtig Arbeit leisten. Vor allem, also. Oh, was meinst du, wenn du den Penis an so einen Stachel reibst? Au. Au. Ich glaube tatsächlich, also so ein Igelpenis muss echt lang sein. Der muss ja also auch vor allem, also richtig stark sein. Also ich meine, was der so. Inwiefern? Ich meine, ja, im Sinne von, dass man den eigentlich nicht so, also pieksen darf oder zerstören kann. Wegen den Stacheln von dem Igel oder was? Ja, genau. Also ich meine, wenn du das Loch quasi verfehlst und dann an so einen Stachel landest. Ja, es ist wahrscheinlich viel Hornhaut drum. Ja, genau, irgendwie sowas. Ich habe mich gerade, ohne Witz, ich ertappe mich gerade dabei, wie ich bei Google ohne Scham Igelpenis eingegeben habe. Oh ja, ohne Scham? Okay. Ohne Scham, ja, wirklich. Also völlig einfach aus kompletter wissenschaftlicher Neugier. Was siehst du? Ich sehe Igelpimmel. Echt? Okay, warte, dann mache ich das auch mal. Das ist schön. Also Igelpenis zusammengeschnitten, direkt das dritte Bild, wenn du das gleiche bekommst. Das ist doch schon. Das ist ein richtiges Prachtexemplar, meine Güte. Ich hätte ehrlich, ganz ehrlich mehr erwartet. Ja. Warte mal, wo kommt denn der raus? Unterm Bauchnabel? Das ist der Bauchnabel. Hey, what the fuck? Okay, warte mal, da wo ich, stellt euch mal meinen Körper einfach vor als Igelkörper. Und da wo ich, also kurz unter meinen Brüsten, da kommt der Penis raus. Oh ja. Was ist denn da los? Da geht's was ist richtig denn bei Igelpenissen? Aber wie, dann ist der Doggy-Style das dann doch noch schwieriger. Warte mal, wo ist denn jetzt? Jetzt interessiert mich natürlich auch. Wo ist die Vagina? Igelvagina. Dinge, die man nie googelt eigentlich. Und jetzt bin ich auf ifact.com. Eieiei. Ja, ei, ei. Oh, fuck. Also wenn ich. wenn ich Igelvagina bei Bilder bei Google eingebe, dann kommt bei mir genau. Ein Bildervorschlag und das ist ein Screenshot mit dem Titel Oma fickt Oma, Nylon-Feed-Sniffing. Bei mir kommt ein Igel in der Dose Ei ran. Was macht er da und warum bringt er das? Das ist nicht mal lecker. Wenn man es aus, okay, wenn man es auseinander schreibt, Igel-Vagina, dann sieht man noch ein bisschen mehr, aber ey, oh nee. Können wir mal kurz über Ei ran reden und wie eklig das schmeckt? Heißt es überhaupt Ei ran? Das ist doch salzige Milch. Salzige Milch. Ist Milch mit Salz, oder nicht? Oder Joghurtmilch mit Salz? Ich bin überhaupt kein Fan von. Ich verstehe es auch nicht. Warum? Also, da kannst du mich richtig mit jagen. Genauso das Gleiche wie wenn du ins Kino gehst, dann gibt es jetzt neuerdings auch salziges Popcorn. Ja, gut. Okay. Ey, klar. Süßes Popcorn hat schon seine Vorteile und es ist auch tendenziell immer besser und die bevorzugte Variante, wenn man ins Kino geht. Aber so salziges Popcorn ist eine legitime Alternative. Also du kannst es essen. Ganz kurz, Zwischenstopp und da sage ich auch, sorry, No-Go, rote Linie gerade erreicht, wenn es um Popcorn-Genuss geht. Meine Freundin, die schnappt sich so ein süßes Popcornstück und tunkt es ein in die Käse-Nacho-Soße. Oh! Ja. Und dann reibt sie ihre Brüste damit ein. Das tut sie nicht, aber dann futtert sie es so. Weißt du, das ist wow. Wow. Können wir jetzt einfach hier alles mal also beenden? Warte, noch kleiner, kurzer Kinotipp von mir. Ins Kino gehen, gucken, was gerade für einen Film läuft. Nicht ins Kino gehen, sondern einfach eine Packung Popcorn holen und wieder raus. Und dann durch die Stadt laufen mit so einer Packung Popcorn. Richtig geil. Ja, das funktioniert aber auch nur, wenn du quasi diesen Popcorn-Schalter verkauft. Ja, genau, wenn der vorne schon ist, klar. Ja, sonst kannst du auch bitten, ob die vielleicht trotzdem Popcorn. Entschuldigung, kann ich wohl Popcorn haben? Ich wollte eigentlich gar nicht ins Kino, ich will eigentlich nur ein paar Popcorn. Dankeschön. Ja. Ey, das ist cool, das macht Spaß. Na gut, das beenden wir mal diese schmuddelige Rubrik. Kapitel 2. Ich bin kein Rassist, aber... Weißt du, was mir aufgefallen ist in letzter Zeit? Meine Unterschrift ist wirklich wie von so einem dreijährigen Penner. Also es ist wirklich grauenvoll. Ich habe einfach den Zeitpunkt verpasst, an dem man sich aussuchen konnte, was man für eine Unterschrift hat. Und bei mir ist halt wirklich einfach nur J. Drewes. So, das ist es. Und das ist auch nicht cool geschrieben, das ist einfach ein Druckbuchstaben. Echt? Oh. Ja, nee, nicht ganz so schlimm, aber es ist wirklich hässlich. Ich glaube, Druckbuchstaben wären sogar cooler, weil bei mir ist es einfach so eine hässliche Schreibschrift. Naja. Kann man rein ganz theoretisch nur so ein Penis als Unterschrift zeichnen? Weil du kannst ja auch, mit Sicherheit. Es gibt viele Leute, die machen auch einfach ein X. Weil ganz ehrlich, es ist auch egal. Also wenn du jetzt irgendwie dir was bestellst und der DHL-Mann kommt an und dann sagt er hier, unterschreiben Sie doch mal bitte, dann kannst du da einen Penis hinmalen, kannst du so viele Penisse hinmalen, wie du willst, das interessiert überhaupt niemanden. Ich frage mich halt nur, wie ist das jetzt bei öffentlichen offiziellen Dokumenten wie deinem Personalausweis? Kann man da einen Penis setzen? Oh, ich glaube schon, also wenn das, ja mit Sicherheit, wenn du einfach wirklich dich steinfest hinschreibst, nee, das ist meine Unterschrift. Vielleicht kannst du es ja irgendwie so in Buchstaben einbinden. Ich weiß nicht, so ein B vielleicht für die Hoden. Oder du bist einfach konsequent und sagst die ganze Zeit, was? Nein, das ist mein Name. Das ist, sorry, nein, sie haben ja einen Penis. Das ist eindeutig, ich sehe die Hoden. Nein, hier ist der Schaft, da ist die Eiche. Nein, das ist mein Name. So einfach konsequent einfach sein und einfach penetrant sagen, dass das tatsächlich dein Name ist. Ach du Scheiße. Jonah, du bist ja angehender Journalist. Das ist meine Titelbeschreibung, meine Bio bei Twitter lautet Journalist LOL. LOL. Gut, dann könntest du mir als lolliger Journalist vielleicht so ein bisschen beschreiben, was denn ein Kommentar ist. Also, Kommentar. Du musst jetzt nicht genau im Detail wissen, aber so ein bisschen so umschreiben, was da abgeht. Naja. Also, okay, ich bin gespannt, wo es hinführt. Ja, ein Kommentar ist halt eine Meinung, ne? Sagst halt irgendwas begründet im Idealfall, faktenbasierend, gibst du deine Meinung kund. Okay, dann würde ich gerne mit dir über einen Kommentar reden. Und zwar, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast oder ob du die überhaupt kennst, weil du ja mit Fußball nichts zu tun hast. Oh nein. Sagt dir der Name Clemens Tönnies was? Tönnies. Nee, so nicht. Ist das dieser, was ist der Rassistenvorfall? Ja, genau, richtig. Also wer ihn nicht kennt, der ist zum einen Geschäftsführer der Tönnies Fleischerei. Also riesige, riesige Schlachterei, die europaweit Fleisch exportiert. Und vor allem auch, er ist Präsident vom Bundesligisten, Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04. Ich hatte das und irgendwo mitbekommen und die haben halt einfach nur im Nebensatz so gesagt, nee, er ist Fleischer. Und ich dachte mir so, was? Du bist irgendwie Chef von einem Fußballverein, dann bist du Fleischer noch oder was? Nee, nee, nee, der hat mit seinem Bruder zusammen, hat er, will ich, also eigentlich einen Konzern leitet er, wenn man es so nimmt. Okay, das ist was anderes, weil wenn jemand also, sagt, ich bin Fleischer, dann denke ich halt, dass der, er zerhackt halt Tiere oder sowas, ne, und verkauft nee, dann das also, Fleisch. Also generell, also Fleischergruppe oder Unternehmensgruppe Tönnies Lebensmittel, da ist er quasi der Alleineigentümer. Tönnies, yes, yes, yes. Genau, und der genau. hat laut Wikipedia ein Vermögen von ungefähr 1,7 Milliarden US-Dollar. Also, der okay. hakt dann nicht so am Hungertuch. Warum hat er sich für US-Dollar entschieden, ist die Frage, ne? Das ist ja das warum ist nicht eine für Frage. Europäische naja. Währungen? Auf jeden Fall hat er der Neuen Westfälischen Zeitung ein Interview gegeben und zwar war irgendwie Tag des Handwerks in Paderborn und dann ging es um das Thema Steuererhöhung im Kampf gegen den Klimawandel und das fand er nicht so cool. Stattdessen hat er einfach eine viel coolere Idee gehabt und zwar solle man lieber jährlich 20 Kraftwerke in Afrika finanzieren. Und jetzt Zitat Anfang, dann würden die Afrikaner aufhören, Bäume zu fällen und sie hören auf, wenn es dunkel ist, Kinder zu produzieren. Zitat Ende. Ja. Und das ist auf jeden Fall mega krass rassistisch. Worüber ich aber eigentlich mit dir reden wollte, ist der Kommentar, der dann am Abend, ich glaube danach, als es dann quasi das Interview veröffentlicht wurde, in der Tagesschau lief von Kai Kniffke, seines Zeichens Chefredakteur der Tagesschau selber. Und da hören wir jetzt einmal ganz kurz rein. Wenn die Afrikaner 20 Kraftwerke hätten, würden sie aufhören, wenn es dunkel ist, Kinder zu produzieren. Hätte Clemens Tönnies ein kleines Kraftwerk zwischen den Ohren, würde er aufhören, solche Sätze zu sagen. Was für ein Blödsinn, was für eine Zumutung. Aber ist Tönnies deshalb ein Rassist? Nein. Und nach allem, was ich über ihn weiß, wirklich nicht. Rassismus ist eklig, aggressiv und menschenverachtend. Wir dürfen Rassismus nirgends verharmlosen. Wenn wir nun alles in die Schublade Rassismus einsortieren, was man für gedankenlos, gestrig und Altherrengewäsch hält, dann erklärt man sehr viele Menschen in Deutschland zu Rassisten. Dann lässt man die Grenzen verschwimmen. Dann lässt man es zu, dass widerliche, gemeingefährliche Rassisten und Hassprediger in der Masse untertauchen. Und was noch schlimmer ist, man stempelt Menschen ab, die zwar Gedanken verloren, alte Vorurteile pflegen und Sprüche klopfen, die sich aber niemals mit braunem Mob verbrüdern würden und eine klare Grenze ziehen. Keine Sorge, ich sage jetzt nicht, man wird ja noch sagen dürfen. Ich selbst habe im Laufe meines Lebens vielleicht manchmal Sprüche geklopft. Aber wir Menschen halten uns doch für lernfähig, oder? Ich sage bestimmte Worte für Schwarze nicht mehr. Nicht wegen einer falsch verstandenen Korrektheit, sondern weil es Menschen verletzt. Weil es ganze Gruppen herabwürdigt und den Respekt unterwandert. Denn es ist das Gegenteil von Fußball und Fairplay. Und ich bin sicher, das versteht auch Clemens Tönnies. So, starker Tobak. Jona, das war jetzt ein Kommentar. Was sind so deine ersten Eindrücke? Also, ja, keine Ahnung. Ich weiß, was er meint, vielleicht. Würde ich aber jetzt nicht so zustimmen zu dem Kommentar. Er hat auch gesagt, hier, wenn man das jetzt alles als Rassismus bezeichnen würde, dann wären bald sehr viele Menschen in Deutschland Rassisten. Ja, gut, dann ist es halt so. Ja, das ist halt immer die Frage, ist Rassismus, was ist, wann ist man Rassist? Ist man Rassist, wenn man rassistische Sachen tut? Ist man Rassist, wenn man rassistische Parteien wählt? Ich würde sagen, ja, so, also ich finde, das ist Rassist, also dann ist man ein Rassist, wenn man rassistische Dinge tut. Und wenn man rassistische Dinge sagt, wie zum Beispiel das, was dieser Schalke-Typ da gesagt hat, dann ist das rassistisch und dann ist er in diesem Moment ein Rassist. Ja, so. Definitiv. Er kann sich, und natürlich kann er sich ändern, keine Ahnung, aber das steht doch überhaupt gar nicht zur Debatte. Nee. Vor allem auch das Geile, ich finde diese Begründung so armselig von wegen, ja, ich kenne den Clemens, ja. der so den Tönnies. Ich kenne den, der ist auf jeden Fall kein Rassist. Ja, ne? Genau deswegen machst du doch diesen Kommentar, weil du den kennst. Oder nicht? Ja. Also keine Ahnung, also wozu braucht man sonst diesen Kommentar gerade? Also ich sehe da die Notwendigkeit des Kommentars nicht. Nee, nicht so richtig. Oder vor allem auch, wenn er dann sagt, ja, ich habe ja früher auch Schwarze, also wahrscheinlich meint er, dass er früher zu den Schwarzen das N-Wort benutzt hat. Ja, das ist fucking rassistisch. Ich meine, ich finde die Entschuldigung halt einfach so dumm. Ja, wir haben doch alle mal Fehler gemacht und so. Ja. Aber ey, der ist schon kein Rassist. Das ist, ich kenne ihn doch. Hey, und ey, ich habe da, und jetzt mal ganz ehrlich, ja, ne, wenn wir jetzt den schon rassistisch nennen, ja, was soll denn dann quasi die andere Hälfte Deutschlands dann sein, hä? Ja, dann sind das halt einfach fucking Rassisten, sorry. Können wir uns nicht einfach darauf einigen, dass es rassistisch ist und einfach die Leute, wenn die sowas machen, einfach, dass sie sich dafür schämen und dann, also wenn das jetzt nur so ein Spruch ist und jetzt hat jemanden umgebracht oder sowas aus rassistischen Motiven, dann, okay, dann schäm dich dafür und dann geht halt das Leben weiter, so. Man muss ja nicht für immer, die Menschen können sich ja natürlich ändern, so, ne? Also das streite ich gar nicht ab. Aber dass man da nicht so eine, also das, ich finde, man braucht schon so eine Grundscham, also so eine Scham für Rassismus, die geht irgendwie flöten, wenn man sowas sagt, oder nicht? Ja, völlig. Ich finde auch, dass es das Bild halt völlig verzerrt. Und ich verstehe es von vorne bis hinten nicht, wer das da durchgewunken hat. Der hat einfach nur Glück, dass er quasi Chefredakteur ist und keiner gesagt hat, ey, lass den Quatsch mal. Ja, nee, weil, ich meine, keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht, wie das da abläuft, bei den Tagesthemen, vom SWR, ne? Ja, der ist vom SWR, glaube ich, meine ich. Na gut, also er kann ja sagen, was er will, ist ja, dafür ist sein Kommentar da, ne? Also deswegen können wir ja auch sagen, was wir wollen. Das finde ich ja, ist ja in Ordnung. Ist halt nur jetzt dann so auf so einer Meta-Ebene die Frage, braucht man so einen Kommentar oder verschiebt das nicht auch nur wieder die Grenze des Sagbaren? Oder das gerade eben mal so Tolerierbaren und wenn dann ist jetzt auch kein Riesending so. Weißt du? Nee. Genauso sieht das aus. Dass so ein bisschen einfach die Grenze immer wieder so ein Stückchen weiter so gepusht wird. Ob er es jetzt möchte oder nicht, aber er tut das halt unwissentlich oder wissentlich damit. Ja. Das hat dich aufgeregt, oder was? Oder warum wolltest du uns das hier mal präsentieren? Nee, das hat mich mega aufgeregt. Und vor allem auch das Allergeilste, dann wurden halt die Stimmen ganz schnell laut, dass dann quasi hier der Clemens Tönnies, der genug Geld hat und der sich keine Sorgen machen muss, irgendwie, dass er wirklich jetzt die nächsten Jahre nicht mehr weiß, wie er geldlich dann zurechtkommen muss, dann wurden die Stimmen ganz natürlich laut, dass er dann quasi als Präsident abgesägt wird. Und dann hat der sogenannte ältesten Aufsichtsrat, weiß ich nicht mehr ganz genau, oder Ehrenrat, der hat sich dann quasi beraten, das ist quasi so ein Aufsichtsgremium innerhalb vom FC Schalke und die haben dann gesagt, ja, das war rassistisch und als Strafe musst du jetzt für 3 Monate deine Aufgaben als Präsident ruhen lassen. Ist das tatsächlich seine Strafe? Ich dachte, das hätte er freiwillig gemacht. Nö, der hat das als in Anführungsstrichen Strafe bekommen, dass er jetzt 3 Monate Urlaub hat. Ja, ich finde auch dieses mit, um dann nochmal drauf zurückzukommen, mit diesen, ja gut, wenn wir jetzt sagen, das macht einen Rassisten aus, dann ist ja bei die Hälfte von Deutschland ist dann Rassist, so, das können wir ja nicht sagen. Aber ich finde, also was mir da jetzt gerade auch nochmal in den Kopf gekommen ist, ist letztens das Ding mit Jürgen Meuthen und mit dem Flügel von der AfD, weil also es gibt ja die AfD, Jürgen Meuthen ist da der Bundessprecher, ne? Oder? Ja. Und der Flügel ist eine Gruppierung innerhalb der AfD, halt sehr rechtsextrem. So. Und da hat er halt auch in den öffentlich-rechtlichen Medien mit jemandem drüber geredet, ja, was macht man jetzt mit denen? Und da meinte halt Jürg Meuthen auch, ja gut, das sind jetzt 20% ungefähr der AfD. Selbst wenn wir die ausschließen wollten, das könnten wir ja gar nicht. Oder das macht ja überhaupt keinen Sinn. Das sind ja 20%, das sind ja super viele. So, weißt du, das ist doch gar keine Kategorie für irgendwie sowas. Nur weil es viele sind, heißt es ja nicht, dass es richtig ist oder dass man es in irgendeiner Weise auch nur ansatzweise tolerieren muss. Weißt du, auch die Hälfte von Deutschland könnte rassistisch sein, aber dann heißt es nicht, dass man das deswegen nicht mehr ansprechen darf, dass es so ist. Weißt du? Ach, Jona, ist jetzt vorbei hier mit Politikerkacke, weil dann mache ich nämlich gerne jetzt im nächsten Kapitel wieder was Lustiges, so Pipi-Kacka-Scheiße mit dir. Können wir gerne machen, ja, ey. Ich habe auch noch ein bisschen was. Dann lehne ich mich noch mal ein bisschen zurück, ja, oder wir uns alle entspannen uns mal ein bisschen und dann gibt's jetzt Pipi-Kaka-Scheiße in Kapitel 3. Kapitel 3, wow. Bist du noch da? Ja. Okay, gut. Also Kapitel 3, teste dich oder was? Genau. Nee, teste mich. Einfach nur teste mich. Oh nein. Nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein. Doch, doch, doch. Nein, nein, nein. Hau raus, hey. Test. Do it for nein, the, nein, nein, nein, nein, nein. Do it for the content. Nein, das kann ich nicht machen. Tut mir leid, das geht nicht. Ich kann jetzt nicht hier so homoerotisch teste mich sagen. Doch, Tillich, teste mich. Ich kann sagen, teste mich. Oh Mann, ich will das nicht. Aber okay, ich mach's für dich. Aber das fällt mir echt schwer. Kapitel 3. Naja, okay. Kapitel 3. Teste mich. Tut mir leid. Das ist. Ey. Ich möchte dich daran erinnern, dass ich dir schon auf die Schläfe geküsst habe, ja? Ja, stimmt. Ey, und damit herzlich willkommen im dritten Kapitel. tut mir leid. Ja, das war meine. Ich wollte das nicht so sagen, aber das, ich musste es sagen. Es tut mir leid. Ein bisschen homoerotische Einflüsse hier. Die habe ich nichts gegen. Ich weiß jetzt nicht, warum du da so aggro mal bist. Ja, ich habe mir gedacht, du bist jetzt ein bisschen mein Versuchskanickel, und denn ich war heute Nachmittag auf der wunderschönen Seite. Versuchsigel. Ja, du bist mein Versuchsigel. Ich war auf der wunderschönen Internetseite testedich.de. Und das Prinzip von der ganzen Seite ist eigentlich, dass jeder Depp sich da anmelden kann, einen Test oder Quiz erstellen kann, mit den Themen, die er selber für wichtig oder richtig hält oder wie auch immer. Und da kann man dann. Welches Haus von Harry Potter bist du? Hufflepuff, Puffelpuff oder. Ach, keine Ahnung. Ich kann's genau, sowas in der Richtung. Ich habe jetzt quasi drei Optionen für dich. Drei Optionen, drei Tests. Drei Teste-Dich-Tests, die du dir aussuchen kannst, einen von denen. Und ich stell dir mal vor, die haben auch alle ein bisschen was mit, ich sag mal, Erotik zu tun. Weißt du, was eine gute Webadresse wäre für testedich.de? Wäre testedich.ch. Boah. Teste dich. Ja, aber das ist ja immer scheiße zum Ansagen so. Geh jetzt auf übrigens testedie.ch. Naja, ja. Ja, testedie.ch. Testedie.ch. Oh Gott. Okay. Ja, schieß los. Was steht mir zur Wahl? Also, ich habe der erste Test ist, wie wirkst du auf Mädchen? Dann habe ich den Test, wie gut bist du im Bett? Ach Gott. Und Thorsten. Wie gut kennst du deinen Partner? Und damit meine ich mich. Dich? Oh. Oh, das klingt interessant. Ja, dann nehme ich doch tatsächlich das dritte. Okay. Das ist auch am wenigsten sexualisiert. Wobei, ja doch. Okay, wie gut kennst du ihn? Ich lese dir jetzt, ich weiß nicht, wie viele Fragen das sind. Das sind 10 Fragen. Und dann müsstest du jetzt. Und die letzte ist, willst du mich heiraten? Nein, das ist okay. Also, wir finden jetzt heraus, wie gut du mich kennst. Also, Jona, kennst du meine Augenfarbe? Nein. Ist das so wichtig? Ich schaue ihm nicht in die Augen. Ja, natürlich. Oder zu 100%. Love Emoji, Kuss-Smiley, Herzchen-Smiley. Also ganz ehrlich, ist ja tatsächlich, ich schaue ihm nicht in die Augen. Also jetzt schon echt lange nicht mehr, weil wir halt immer nur über Discord aufnehmen. Und also ich kannte auf jeden Fall mal deine Augenfarbe. So ist es nicht. Mhm. Ich glaube, deine Augenfarbe ist Affen-Emoji, oder? Ja, genau richtig. Meine Augenfarbe ist grün. What? Echt? Fuck, ich dachte braun, es tut mir leid. Wie würdest du deine Beziehung zu ihm beschreiben? Er beachtet mich nicht, Traurig-Smiley, Wein-Smiley. Wir reden manchmal miteinander. Ich mag ihn sehr, weiß aber nicht, ob er das Gleiche fühlt. Wir sind beste Freunde, wir sind zusammen. Love-Emoji, Herzchen-Emoji. Oder wir haben einen Podcast miteinander, den wir einmal in der Woche aufnehmen. Ich glaube, am ehesten würde ich sagen, wir reden manchmal miteinander. Naja, wir reden halt einmal in der Woche miteinander, ne? Ja, so manchmal. Also, wir machen nicht mal Sprachnachrichten machen wir, ne? Es ist einfach tatsächlich einfach nur stumpfer Text da manchmal per WhatsApp. So, ja, heute wieder doch nicht 19 Uhr, sondern erst 21 Uhr, okay. Okay. So, das war's. Ja. Dann manchmal schicke ich dir noch ein paar TikTok-Videos. die müssen wir auch gleich mal einblenden. Mhm. Und ja, doch, stimmt. Ja, wir reden sehr selten miteinander. Ja. Kennst du meine Freunde? Es geht halt nur vom Aussehen. Kenne sie und hab auch schon mit ihnen geredet. Sind auch meine Freunde? Was ist das für eine Frage? Natürlich, ich weiß alles über ihn, also auch das. Herz-Emoji. Ja, ist halt schwierig, weil Thorsten tatsächlich keine Freunde hat. Oder halt, also, es ist überschaubar, sagen wir mal so. Ja. Also, ich kenne alle, aber das sagt auch nicht viel aus. Nee. Also, aber du kennst ihn, hab schon mal mit ihm geredet. Ja, mit allen. Mhm. Ja. Hab ich dann weißt du. Einzigen. Weißt du, in welcher Schule ich bin? Nein? Ist das so wichtig? Weißt du, direkt, wer diesen Test geschrieben hat? Ja, bei den ganzen Emojis. Oder ein Lehrer. Also, oder ein Lehrer. Oder ein Lehrer. Weißt du. Okay. Ein sehr creepy Lehrer. Okay, okay, wenn das ein Lehrer geschrieben hat. Weißt du, in welcher Schule ich bin? Nein, Komma, Punkt, Punkt, Punkt. Überraschungs-Emoji. Ist das so wichtig? Überraschungs-Emoji? Nur, wo sie ist, aber den Namen kenne ich nicht. Ja, ich bin an derselben Schule. Wir sind in derselben Klasse. Herz. Oh, es ist ein bisschen niedlich, aber auch. Ja, ne? Ja. Also man könnte sagen, dass wir an derselben Sitznachbarn Schule Fick, sind. Wir sind Sitznachbarn-Fick-Smiley. Also wir könnten sagen, dass wir an der gleichen Schule sind. Also das gleich, die gleiche Uni, das gleiche Uni-Gebäude haben. Ja, das ist richtig. Ja. Weißt du, welche Musik er hört? Nein, das finde ich nicht so wichtig. So ungefähr. Ich weiß, welche Musik er hört. Ich kenne selbst jedes Lied. Herz-Emoji. Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt, was du für Musik hörst. Bist du so jemand, der sagt, ja, keine Ahnung, ich höre halt coole Musik. Also im Prinzip alles. Oh Gott. So. Es muss halt, der Song muss mir halt gefallen, weißt du? So was, was so in den Charts und im Radio läuft. Ach, ist eigentlich egal, egal ob Charts oder Rock oder Punk, das ist eigentlich egal, der Song muss mir halt gefallen. Also ich kann auf jeden Fall mit ganz viel Selbstvertrauen sagen, keine Schlager mit Fett und unterstrichen. Was ist mit Kerstin Ott? Die kenne ich nicht mal. Die immer lacht. Boah, hör auf, nee. Echt nicht? Nein. Das ist mein fucking Lieblingssong. Der und dann gleich danach durch den Monsun von Tokyo Hotel. Alles klar. Und das ist, warte, das ist keine Ironie. Es ist beides okay. Guilty Pleasures von mir, es tut mir leid. Ja, jetzt dann werte ich das Ganze jetzt mal ein bisschen auf. Ich würde jetzt sowas sagen wie Beginner, fettes Brot und sowas um die Ecke. Ja, okay, also, sehr gut. Okay, wusste ich nicht, aber. Frage Nummer 6. Kennst du seine Familie? Nein, Cry Emoji. Hab schon mit ihr geredet. Hab sie gesehen. Ja, ich kenne sie. Also, müssen wir ehrlich sein. Ich kenne sie nicht. Aber weißt du, was richtig geil wäre? So ein Quiz. Halt auch genau so ein Quiz, aber was halt richtig düster auf einmal wird. So, ja, nee, ich kenne sie. Ich kenne sie nicht. Sie ist nicht mehr am Leben. Oder irgendwie sowas. Irgendwas was richtig Dunkles auf einmal. Einfach, die Schwester ist in einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Ich konnte sie nicht mehr kennenlernen. So, ich hätte jetzt eher sowas an so creepy Sachen gedacht. So, ja, ich weiß, wo die Familie wohnt und wann jeder zur Arbeit geht oder wann das Haus leer ist. Wir sind doch eine Familie. Mhm. Er ist doch mein Bruder. Oh Gott, Alter, das ist die Nummer, also ohne Witz. Da hat dieser Lehrer aber echt sich nicht viel Mühe gegeben bei der Frage 7. Kennst du meine Hobbys? Er hat zu viele, so lala. Ja, ich kenne sie. Hast du, ganz ehrlich, hast du Hobbys? Ja, ich podcaste sehr gerne. Sag mal ein Hobby außer Podcast, weil das ist auch kein richtiges Hobby. Ich weiß nicht, also ob du es durchgehen lässt als Hobby, das wäre Fußball. Nein, Quatsch. Das ist Quatsch. Also das ist Sport machen, so. Keine Ahnung, macht dir das Spaß oder was? Ja, das macht mir Spaß. Überraschung, aber ja. Ich glaube, ich habe tatsächlich keine Hobbys. Also ich bin mir momentan tatsächlich unschlüssig, was mein Hobby ist. Weil, naja, also so im Internet chillen. Ja, das hätte ich jetzt auch sowas gesagt. So irgendwie Artikel lesen, vielleicht auch auf 9gag. Aber das kann man ja nicht sagen. Also du kannst ja nicht unter im Freundschaftsbuch, unter Hobby, kannst du ja nicht schreiben Twitter oder so. Aber ja, doch, Twitter ist ein neues Hobby von mir geworden, so ein bisschen. Ja, ein bisschen. Man bleibt halt auf dem Laufenden immer. Das ist ganz, ganz gut. Mhm. Aber sonst habe ich tatsächlich, ist mir aufgefallen, echt kein Hobby. Also es ist kein einziges Hobby, wo ich rausgehen muss für. wo ich irgendwie aktiv zu einer Gruppe an Menschen hingehe und dann machen wir irgendwas zusammen, wir bewegen unsere Hüfte im Rhythmus oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Gar nichts, null, nada. Aber braucht man auch, glaube ich, als erwachsener Mensch nicht mehr. Ich kreuze mal so lala an. Ja, mach das. Kennen Sie meine Hobbys. Die achte Frage, liebst du ihn wirklich oder würdest du es nur gerne wollen? Ich weiß nicht. Das ist für so ein 13-jähriges Mädchen ist das geschrieben. Ich glaube, wer auch immer das geschrieben hat, hat einfach Liebe nicht verstanden. Weil würdest du sie gerne lieben wollen? Warum? Also aus Hassmotiven oder was, damit man irgendjemand anders die Liebe wegschnappt oder wie? Ah, also liebst du ihn oder würdest du es nur gerne wollen? Ich weiß nicht so recht. Freundschaft? Ich glaube, ich liebe ihn. Ich liebe ihn so sehr. Können wir bitte abbrechen einfach? Also ich würde dann sagen, mal Freundschaft ankreuzen. Nur noch zwei Fragen. Ich liebe ihn. Ein bisschen. Okay. Ich glaube, ich liebe ihn. Ja, ich glaube, ich liebe ihn. Affensmiley, der seine Augen verdeckt. Okay. Weißt du, wann er Geburtstag hat? Weißt du, wann er Geburtstag hat? Nein. Ich weiß den Tag, den Monat oder ich weiß sogar beides. Nee, ich weiß gar nichts tatsächlich. Sag doch vielleicht mal die Jahreszeit, Sommer oder Winter? Frühling. Der 2. Juli. Ist ja fast Frühling. Ich treu jetzt mal einen Monat an, ne? Ja. Oh Gott, alter Schwede. Die Antworten, die triggern mich einfach. Das ist jetzt die letzte Frage, okay, Frage 10. Sehr gut. Ich lese die vor, so wie sie stehen. Hat er eine Freundin? K.A., K.P., ja, leider, ja, aber nicht mich, ja, mich. Wir fragen uns noch mal eben übrigens kurz. Die Frage ist von dem ganzen Quiz, wie gut kennst du ihn? Und dann ist die Frage, hat er eine Freundin, ja, mich. Wie gut kennst du ihn? Hat er eine Freundin, ja, ja, mich. Ja, ja. Hallo? K.P., K.D., K.A. Aber ja. Also ja, leider doch am ehesten. Ja, oder? Leider. Du hast eine sehr, sehr lustige Freundin. Keine Ahnung, warum ich jetzt so passiv-aggressiv gegenüber deiner Freundin geworden bin in letzter Zeit. Aber es macht mir ein bisschen Spaß. Ja, okay, gar kein Problem. Also, wir haben jetzt hier das Ergebnis. Wie gut kennst du mich? Du kennst ein paar Sachen, aber nicht genug. Auch wenn du schüchtern bist, musst du dich trauen. Ja. Das ist sehr gut. Was heißt das jetzt konkret für unsere zukünftige Beziehung? Also wie gesagt, es ist ja auch ein Beziehungstipp im Prinzip, den wir jetzt bekommen haben, den wir uns erarbeitet haben, gemeinsam, als Team, als Partner. Und wie setzen wir das jetzt um? Was machen wir in Zukunft besser, Thorsten? Ich sag dir, was wir in Zukunft besser machen. Wir nehmen keinen Podcast um fucking 21 Uhr erst auf, sondern vielleicht mal ein bisschen früher. Aber ey, da muss ich mir auch an meine eigene Nase fassen, tatsächlich. Wollte ich gerade sagen. Ansonsten, vielleicht gibt es bei testedich.de irgendwie auch so einen Test dazu, wie man seine Beziehung irgendwie aufpeppen kann oder wie gut die Beziehung vielleicht läuft und an welchem Standpunkt wir in der Beziehung gerade stehen. Ja. Aber ja. Das klären wir, glaube ich, in der nächsten, übernächsten oder gar nicht mehr Folge. Die letzte Seite. Thorsten, ich bin ja immer noch bei Facebook tatsächlich. Und keine Ahnung, so rein aus beruflichen Gründen eigentlich. Das stimmt eigentlich auch gar nicht mehr. Aber war ich mal. Ich habe auch viel fürs Radio, wo ich gearbeitet habe, dann auch da viel so Protagonisten recherchiert über Facebook-Gruppen und sowas. Ne? Dafür ist es ganz praktisch tatsächlich. Mhm. Aber was ich jetzt seit einer Woche oder sowas, bekomme ich einfach immer wieder Freundschaftsanfragen, oder nee, nicht Freundschaftsanfragen, sondern so Freundschaftsvorschläge von Facebook für irgendwelche Hunde. Wie? Für irgendwelche Hunde, also so Hunde, die ein Facebook-Profil haben. Oh, das ist das Allerschlimmste, wenn die Besitzer so Hundeprofile erstellen. Und ja. Das ist, hallo, ich bin Nelly, ich bin erst 6 Monate alt, aber schon ein ziemlich neugieriger Hund. Willst auch du mein Freund werden? Und dann kannst du mich auf all meinen Abenteuern begleiten. Aber warum bekommst du das als Zack, direkt melden. Fake-Profil. Und ich krieg das halt als Vorschlag die ganze Zeit. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Ey, ohne jetzt, wenn ihr wirklich Langeweile habt und auch so einen Hass auf diese Profile habt, dann meldet die Leute wirklich einfach meldet die. Aber weil bei mir war es nämlich auch schon mal so, da habe ich mich, das ist schon ein bisschen länger her, habe ich mich in eine Diskussion über Klimawandel auf der Tagesschau-Facebook-Seite einbegeben. Ja, ja. Ich habe auch kein Facebook mehr, deswegen ist mir das ziemlich scheißegal, aber da habe ich auf meinem Handy in 20 Minuten ein paar Sachen recherchiert und dann hatte der Typ dazu nichts mehr so richtig zu melden. Und genau zwei Stunden später musste ich dann quasi ich hatte damals nämlich einen Fake-Namen. Ich habe mich nämlich anstatt meines vollen Namens einfach nur Thorsten genannt. Wow, krasser Fake-Name, ja, kommt keiner drauf. Kommt keiner drauf. Nee, ich hatte keinen Bock, meinen vollen Namen halt da zu hinterlassen. Und dann hat er mich gemeldet aufgrund dessen, weil ich Thorsten Hörsting. Ja, genau, richtig. Dann hat er mich gemeldet aufgrund dessen, dass ich einen Fantasienamen benutze. Das geht nämlich laut Facebook-Policy nämlich eigentlich nicht. Und dann sollte ich eigentlich meinen Personalausweis einscannen und den dann quasi schicken, um zu bestätigen, dass ich Thorsten heiße. Ja, und seitdem habe ich auch kein Facebook-Profil mehr. Habe ich dann gelöscht. Du einfach nur so, ja, aber die Studien beweisen ganz klar, der Klimawandel ist menschengemacht. Melden. Genau, und genau das möchte ich jetzt bitte für jeden einzigen Fake-Hund, dass das passiert. Einfach die Leute melden aufgrund dessen, dass gut, es das ist aber auch Person ist. Ist halt die Frage, ist es fake? Also du kannst ja jetzt nicht jeden Hund tatsächlich einzeln überprüfen, ob das tatsächlich fake ist oder ob da vielleicht wirklich ein sehr schlauer Hund hintersteckt, der einfach mal ein bisschen in die Tasten gehauen hat. Nee, das ist ziemlich einfach. Wenn er ziemlich schlauer Hund ist, in die Tasten gehauen hat, dann kann er ja ganz einfach seinen Personalausweis einscannen und hochladen. Und dann wird Facebook dann entscheiden, ob er dann weiter da bleiben darf oder nicht. Aber so Freundschaftsvorschläge, ne? Also jetzt an sich einfach, sind auch irgendwie dumm, oder? Also haben die schon mal zu irgendwas gebracht? Gab es schon mal irgendwann eine Hochzeitsrede, wo jemand gesagt hat, so irgendwie, ja, ich weiß noch damals, als Thomas den Freundschaftsvorschlag nachgegangen ist und er seine Lisa getroffen hat. Ja, das ist doch noch nie passiert. Ja, aber der Algorithmus, der ist ja echt ein bisschen erschreckend, wenn du dann wirklich irgendwie zwei, drei Leute, sag ich mal. Also ich als Freundschaftsvorschlag habe ich meine Mutter bekommen. Abgelehnt. Ja, das sowieso nicht. Also das geht ja gar nicht. Nee, aber der Algorithmus, der ist ja wirklich, der durchleuchtet dich ja komplett und guckt und vergleicht dann quasi von den Kontakten, die du jetzt schon hast und die Freunde untereinander, vergleicht er die Freundeslisten und guckt dann heraus, ey, wen kennen die zusammen, könnten die dich nicht auch dich kennen? Und dann wird das dir quasi so rübergeschubst. Jetzt ist nur die Frage, wer aus deiner Freundesliste. Über ein Eck kennt man quasi den Bruder von Adolf Hitler oder sowas. Also man kennt alle Personen über sieben Ecken. Über sieben Ecken? Ich weiß nicht. Ja. Über ein paar. Über ein Piccolini. Ja, genau, so ist in der Richtung. Warte mal, Piccolini sind rund. Fuck! Hast du dir denn mal die Profile auch angeguckt oder einfach nur? Nee, waren Dabradudel. Die gucke ich mir nicht an. Die mag ich okay. Nicht. Nee, dann nehme ich. Wie geht's eigentlich den Katzen? Oh, denen geht's ganz super. Die scheißen ja alles voll. Wir mussten die Bettdecke schon tausendmal mittlerweile wechseln. Wir haben es in die Waschmaschine rein mit dem Scheiß natürlich. Hat nichts gebracht. Meine Freundin hat sich jetzt so eine Bio-Urin-Attacke Spray gekauft, was du halt da drauf machen sollst, das soll den Uringeruch wegmachen. Also sie leben noch. Ich habe tatsächlich jedes Mal Angst, wenn ich die Waschmaschine anmache und nicht genau weiß, wo gerade die Katzen sind, dass es einfach so eine Katze in der Waschmaschine ist. Das ist aber auf jeden Fall sauber danach. Ja. Deswegen, unsere eine Katze hieß damals Socke. Weil wir sie immer in der Waschmaschine verloren haben. Und egal, das ist genau das Gleiche. Wir hatten erst zwei Katzen und dann ist eins von den Socken weg. Ja. Plupp. Wo ist die hin? Das kann doch nicht sein. Mann. Ah. Naja. Ey, Thorsten, ist es eigentlich Ende? Sind wir am Ende? Ende gut, alles gut, würde ich sagen, oder? Ende gut, alles gut. Weißt du, mein Leben, ne, momentan. Mhm. Und das jetzt nochmal, um nochmal hier so einen Bogen zu schlagen, zum Anfang hin zurück, da haben wir darüber geredet, wie gerade mein Bachelor und sowas ist oder was mein Alltag ist. Und das ist das Bachelor-Schreiben, was ich ja vorhin schon erzählt habe, und Videospiele zocken. So, das ist einfach alles. Und ich hatte mir auch, letztens habe ich mir, vor drei Tagen habe ich mir ein neues Videospiel gekauft, Metro Exodus. Und habe mal seit sehr, sehr langer Zeit mal wieder so ein schönes Singleplayer-Spiel mit geiler Story. Ist Ego-Shooter, gespielt. Ne, oder? Das ist so ein Ego-Shooter, ja. Mhm. Hat tatsächlich eine sehr gute Story gehabt. Das habe ich jetzt gespielt, aber das habe ich jetzt durchgespielt auch schon tatsächlich. Jetzt muss ich mal gucken, jetzt sage ich mir, Was zockst du auf PC oder hast du mit Crazy? Ja, genau, auf PC. Ah, okay, weil sonst hätte ich dir nämlich, was Story angeht, hätte ich dir Uncharted wohl empfohlen, wenn du eine Playsee hättest. Ja, habe ich auch schon viel von gespielt, damals, als ich noch eine Playstation hatte. Mhm. Aber naja, deswegen suche ich vermutlich gleich mal mir ein neues Videospiel. Beziehungsweise ich sitze einfach auf Steam, gucke die ganze Zeit nach irgendwelchen Videospielen, kenne aber eh schon alle und weiß, dass sie mir alle nicht gefallen. Und das ist einfach so, verbringe ich dann den kompletten Abend. Höre irgendwie Musik oder einen Podcast dabei und guck auf Steam nach irgendwelchen Videospielen und kaufe mir am Ende dann doch nichts. Das ist ja doch viel zu oft passiert. Hast ja doch ein Hobby. Ja, aber dafür muss ich auch nicht rausgehen schon wieder. Also es ist tatsächlich. Ja, also dann können wir vielleicht das nächste Mal drüber reden, dass du dir wieder Minecraft holst. Und ich habe das nämlich auch auf dem PC, habe ich letztens noch wieder gefunden. Nichts gegen Minecraft. Nee, gar nicht. Das hat, hat eine totale, wie nennt man so etwas? Revolution? Revival? Ja, so ein Revival hat es erlebt. Naja, weil die Leute halt alt geworden sind, ne? Also, die das früher gespielt haben. Also, das ist halt, als es neu war und alle haben es gespielt, da war es halt so, vorher das Kiddie-Game. Aber jetzt sind die Kiddies halt einfach erwachsene Menschen. So. Also, ich meine, wie alt ist das Spiel? 12 Jahre alt oder sowas, ne? Also, es hat schon ein bisschen was auf dem Buckel. Also, mittlerweile ist es halt einfach cool. So. Und die Erwachsenen, also die Kinder sind halt einfach jetzt Erwachsene und können jetzt bestimmen, was cool ist und was nicht. Und deswegen kann man auch. Außerdem kann man auch so lange wach bleiben, wie man möchte. Wie geil ist das denn? Was, du bist jetzt in Minecraft oder was? Ja, also um Minecraft zu zocken. Hä, was? Wieso? Ja, weil sonst ist doch immer so, keine Ahnung, wenn du dann 12 oder 11 bist, dann sagen deine Eltern irgendwann normalerweise, wenn sie vernünftig sind, ja, es ist jetzt 1 Uhr morgens, geh mal ins Bett, Kollege. Ja. Und das kannst du 2011 ist das übrigens alt, also ist jetzt 8 Jahre alt, das Ding. Genau, und jetzt ist halt einfach 10 Jahre später, die Eltern sind tot, jetzt sagt dir keiner mehr, dass du irgendwann ins Bett gehen musst. Ein kleiner toter Elterngag noch so zum Ende. Genau, nee, weil ich hab mir das Scheißding jetzt nämlich auch geholt, obwohl ich eigentlich überhaupt keinen Bock drauf hatte. Du hast dir Minecraft gekauft? Was ist, was? Ja, was bist du denn für, ganz ehrlich, ich hab zwar gerade eben gesagt, ja, mittlerweile ist es cool und so, aber nein, ist es nicht. Das ist ein richtiges Opfergame. Was bist du denn für ein Spaß? Ohne Scheiß jetzt. Ich muss zugeben, ich bin richtig enttäuscht. Ich hatte mir die ganze PewDiePie hat das so ein bisschen neu entdeckt. Oh Mann, auch. Ey, die Schnauze. Jetzt kommst du an mit PewDiePie. Ja, und da habe ich das wieder angezockt, aber. Der ist kacke. Ich finde PewDiePie cool. So. Ich mag den nicht. Dann mag ich dich auch nicht mehr. So, ja, naja, das ist halt auch, also Leute sagen so, PewDiePie ist der Coole unter den YouTubern oder irgendwie so, ne? Der ist gar nicht so schlimm. Aber da guckt man sich ein Video von denen an und es ist auch komplett so übertriebene, so hyperaktiv, ne? Okay. Ja, das findest du, ich finde das nicht. Was ihr findet, ist uns ziemlich egal. Lasst ein Like da, subscribe and leave a comment and you can find me at tollerthorsten on Twitter, in Jona at Jona was geht on Twitter, in leave I think we are out. Avi? Leave a comment, außer ihr arbeitet beim SWR. Send please no. Schönes Wochenende.